1 live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Dennis. Wohnzimmer. Übermorgen kommt das Blair Witch Remake raus. Ich freue mich schon so. Sowas guckst du? Ja, die ist doch voll süß. Blair Witch Hexe, du kleine Hexe. Alter! Kennst du denn das alte Blair Witch Project nicht? Ach so, ja. Das ist ja was anderes. Das mit Bibi und Tina. Nein, das war einer der angesagtesten Filme der 90er. Und wieso war der so angesagt? Weil man nie was erkennen konnte. Dann müssten meine Mini-Steck-Landschaftsbilder ja auch voll angesagt sein. Komm mit in den Keller. Ich zeig dir, wie Blair Witch funktioniert. Boah, ist das düster hier. Oh mein Gott, da kommt die Blair Witch-Hexe. Nee, das ist bloß unsere Nachbarin Veronika Ferris. Aber guck doch, die hat eine Leiche, die uns aus toten Augen anstarrt. Das ist ihr Mann Carsten Maschmeyer. Geld, Geld, Geld. Aber da kommt die Hexe. Hola, Jungs, ich hab euch erschreckt in meinem gruseligen Kostüm. Was soll denn das sein? Die Möwe aus The Shallows. Ich dachte, das ist ein Haifilm. Ja, aber die meiste Zeit ist nur eine duselige Möwe zu sehen. Wow, Möwen, voll creepy. Noob und Nerd, auch im Netz. 1live.de